Manche Leute lieben nur die Nacht, weil sie verdeckt, was dunkel lacht. Ich liebe jede Stunde. Andere bieten nur zum Sonnenschein und glauben dann, im Glück zu sein. Doch ich mag jede Stunde. Jeder Tag zeigt mir sein Gesicht. Es ist mir gleich, wie es zu mir spricht. Ich liebe jede Stunde. Thank you.